Der Tote war ein Christ. Ich bin auch einer und ich werde sein Rächer sein. Ist er ein Bluträcher? Nein. Wenn ich das wäre, lebtest du bereits nicht mehr. Wir sind in der Wüste, wo nur das Recht des Stärkeren gilt. Ich will nicht erproben, wer von uns der Stärkere ist. Ich übergebe dich der Rache Gottes des Allwissenden, des Allmächtigen, der alles sieht und keine Tat unvergolten lässt. Aber das eine fordere ich von dir. Du gibst alles heraus, was du dem Toten abgenommen hast. Und du meinst wirklich, dass ich das tue? Ich meine es. So nimm dir, was du haben willst. Sidi, er greift zum Revolver. Hände weg! Was willst du mit den Sachen anfangen? Ich werde sie den Verwandten des Toten zurückgeben. Du lügst. Du willst sie für dich behalten. Ich lüge nicht. Und was willst du gegen mich unternehmen? Jetzt nichts. Aber hüte dich, mir jemals wieder zu begegnen. Du gehst wirklich von hier nach Kris? Ja. Und wenn ich dir die Sachen gebe, wirst du mich und meinen Gefährten ungehindert zum Brunnen Saidi reisen lassen? Ja. Hier, nimm den Revolver, die Uhr, den Kompass, das Tuch. Was hatte der Ermordete noch bei sich? Nichts. So? Er hatte doch sicher Geld bei sich. Das werde ich behalten. Das wirst du nicht behalten. Los, los. Hier. Weiter hatte der Mann nichts bei sich. Nein, willst du mich durchsuchen? Nein. So können wir gehen. Ja. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sidi. Darf ich etwas sagen? Bitte. Kennst du den Vogel Strauß? Ja. Weißt du, wie er ist? Nun? Dumm. Sehr dumm. Weiter? Verzeih mir, Sidi, aber du kommst mir noch schlimmer vor als der Strauß. Weshalb? Weil du diese Schurken laufen lässt. Ich kann sie nicht gefangen nehmen und ich kann sie auch nicht töten. Warum nicht? Hätten sie einen Rechtgläubigen ermordet, so kannst du dich darauf verlassen, dass ich sie zum Schaitan, zum Teufel geschickt hätte. Der Tote aber war ein Giauer. So ist es mir gleichgültig, ob sie Strafe finden oder nicht. Du aber bist ein Christ und lässt die Mörder eines Christen entkommen. Wer sagt dir, dass sie entkommen werden? Die Schurken sind doch bereits fort. Sie werden den Brunnen Saidi erreichen und von da nach Debila gehen. Das werden sie nicht. Was sonst? Sie haben gelogen. Die beiden werden nach Kris reiten. Wer sagt dir das? Meine Augen. Allah segne deine Augen, mit denen du die Staffen im Sand betrachtest. Dort reiten sie. Und das ist die Richtung nach dem Brunnen Saidi. Wenn die Kerle weit genug entfernt sind, werden sie sich nach Osten wenden. Wenn sie das täten, müssten sie uns ja wieder in die Arme laufen. Die Burschen nehmen an, dass wir erst morgen aufbrechen und dass sie einen guten Vorsprung haben. Und warum folgen wir ihnen nicht sofort? Sie würden auf unsere Spuren stoßen und sich hüten, wieder mit uns zusammenzutreffen. Ich will die beiden aber nicht aus den Augen verlieren. Du sollst recht haben. Lass uns also wieder zum Wasser gehen und ausruhen, bis es Zeit zum Aufbruch ist.